im Restaurant. Schönen guten Abend, Freunde. Alle beisammen? Schon längst. Hier sitzt es sich ganz nett. Das Restaurant hat Atmosphäre. Es geht schon lustig zu. Die Kapelle spielt. Es wird getanzt, gelacht und gesungen. Werden noch keine Witze erzählt? Ich bin gerade dabei. Zuerst mal eine Anekdote. Der große Dichter Hoffmann rief nach einer Künstlerfeier. Herr Ober, bitte zahlen. Er bekam die Rechnung. Da stand 4 Flaschen Wein. Ganz ausgeschlossen, sagte Hoffmann. In meinen Magen gehen nur 3. Ganz recht, erwiderte der Ober. Deshalb ist Ihnen die 4. schon in den Kopf gestiegen. Der Ober hatte Sinn für Humor. Er hat die Rechnung bezahlt bekommen. Und wenn das nicht die Wahrheit ist, dann ist es gut gelogen. Jetzt bin ich dran. Kennen Sie den? Ein Gast sagt zum Kellner: Ich rede nicht gern viel. Wenn ich so mache, dann kommen Sie. Der Kellner erwidert: Wir passen gut zusammen. Ich rede auch nicht gern viel. Wenn ich so mache, dann komme ich nicht. Es ist auch für uns Zeit, den Kellner zu rufen. Hier ist die Speisekarte. Ich lese sie laut vor. Wir essen auf Russisch. Wir haben uns schon daran gewöhnt. Es gibt eine große Auswahl. Vorspeisen. Krautsalat. Halten Sie uns für Kaninchen? Krabbensalat. Kaviar. Salm. Lachs. Das lässt sich hören. Jetzt Suppen. Hühnerbrühe. Nudelsuppe. Kohlsuppe. Was gibt es für Fischgerichte? Gebratenen Stör. Und Fleischgerichte? Ich habe auf Braten Appetit. Nanu, und Ihre schlanke Linie? Heute gönne ich es mir. Ausnahmsweise. Es gibt Kalbsbraten, junges Huhn, gebratene Pute. Großartig. Und als Nachspeise nehmen wir Eis. Einverstanden? Jetzt kommen Getränke. Es gibt grusinische Weine, Cremeweine, Saft. Wie wäre es mit einem kräftigeren Schluck? Wir trinken Sekt. Und nun kommt der große Augenblick. Herr Kahle hat das Wort. Liebe Freunde, gestatten Sie mir vor allem gestatten Sie mir, ich bin ganz ausgerutscht. Mein Zettel ist da. Aber wo ist meine Brille? Ich muss aus dem Stegreif sprechen. Meine lieben Damen und Herren, liebe Freunde, gestatten Sie mir vor allem im Namen der Gruppe, unseren Gastgebern, für einen herzlichen Empfang zu danken. Wir haben Ihr Land kennen und lieben gelernt. Wir nehmen schöne Erinnerungen mit nach Hause. Wir werden an die Reise oft zurückdenken. Wir nehmen voneinander Abschied und bleiben gute Freunde. Wir kommen aus verschiedenen Ländern. Wir vertreten verschiedene Ansichten. Aber wir haben uns verständigen können. Mein Fach ist Kommunikation. Wir stellen Kontakte her. Wir unterhalten Verbindungen. Auf gute Kontakte und es lebe unsere Freundschaft.